Danny Coughlins letzte Woche in Manitou, Kansas, ist voller Trübsinn und zugleich Erleichterung. Am Dienstag findet er in seinem Briefkasten einen großen Haufen Hundescheiße. Er streift Gummihandschuhe über, holt das Zeug heraus und wäscht den Kasten sauber aus. Den wird jemand benutzen wollen, wenn er weg ist. Am Mittwoch fährt er zu Foodtown, um ein paar letzte Einkäufe zu machen, darunter ein Steak, das er am Freitagabend als Abschiedsmahl verzehren will. Er hält sich nicht lange in dem Supermarkt auf, aber als er herauskommt, sind die beiden hinteren Reifen seines Pickups platt. Wenigstens nicht durchstochen, denkt er, aber das liegt wahrscheinlich nur daran, dass der Übeltäter kein Messer dabei hatte. Er ruft Jesse an, weil er dessen Telefonnummer in seinen Kontakten hat und weil ihm sonst niemand einfällt, der ihm helfen könnte. Jesse sagt, sein Vater hätte eine Menge Kram dagelassen, als er abgehauen sei, und dazu gehöre auch die Hausbell-Druckluftpumpe. »In 20 Minuten bin ich da«, sagt er. Während Danny wartet, steht er neben seinem Wagen und zieht sich böse Blicke zu. Schließlich kommt Jesse in seinem ramponierten Caprice angefahren und die Hinterreifen sind im Nu wieder aufgepumpt. Als Danny sich bedankt, spürt er erschrocken, dass er den Tränen nahe ist. »Kein Problem«, sagt Jesse und streckt ihm die Hand hin. »Echt, Mann, ich muss es nochmal sagen. Ich weiß genau, dass Sie die Frau nicht umgebracht haben.« »Auch dafür danke. Und wie läuft's im Sägewerk? Als ich da mal vorbeigefahren bin, habe ich dich Brennholz in eine Kiste packen sehen.« Jesse zuckt mit den Schultern. »Das ist ein Job.« »Und was läuft bei Ihnen, Danny? Was haben Sie jetzt vor?« »Am Wochenende hau ich hier ab. Ich glaube, am Anfang werde ich in Netherland Station machen. Hab vor zu campen. Die Ausrüstung dafür habe ich schon. Und dann suche ich mir einen Job. Und eine Bleibe.« Jesse seufzt. »So wie die Lage ist, ist das wahrscheinlich das Beste. Schicken Sie mir doch eine Nachricht, wenn Sie irgendwo endgültig angekommen sind.« Er wirft Danny einen schüchternen Blick zu, der ganz zu seinen 17 Jahren passt. »Sie wissen schon, damit wir in Kontakt bleiben.« »Das mache ich«, sagt Danny, »und schneid dir im Sägewerk bloß keine Finger ab.« Jesse grinst. »Ah, den Rat hat mir meine Mom auch gegeben. Die sagt, jetzt bin ich der Herr des Hauses.« Am Donnerstag ist das meiste Zeug transportfertig verpackt, weshalb es im Trailer irgendwie nackt aussieht. Als er gerade seinen ersten Becher Kaffee trinkt, erhält er einen Anruf von Edgar Ball, der sagt, »Ich habe eine schlechte Nachricht, eine gute und eine richtig gute. Jedenfalls glaube ich das. Was wollen Sie zuerst hören?« Danny stellt mit einem Knall seinen Becher ab. »Hat man ihn etwa geschnappt, den Kerl, der die Wicker umgebracht hat?« »So gut sind die Nachrichten leider nicht«, sagt Ball. »Also, die schlechte lautet, dass Ihr Name nicht mehr nur in der Plains True steht, sondern auch im Telescope, im Wichita Eagle, im Kansas City Star und im Oklahoman, samt einem Foto von Ihnen.« »Scheiße«, sagt Danny. »Die gute Nachricht ist, dass das betreffende Foto etwa 10 Jahre alt sein muss. Sie haben Haare bis zu den Schultern und einen Biker-Schnurrbart. Sieht aus, als würden Sie vor einer Kneipe stehen, aber vielleicht kommt mir das auch nur so vor, weil Sie in jeder Hand eine Bierflasche halten.« »Das ist wahrscheinlich vor dem Golden Rope in Kingman. Bevor ich Margie geheiratet habe, habe ich mir da ziemlich oft einen hinter die Binde gekippt. Soweit ich weiß, ist der Schuppen inzwischen abgebrannt.« »Kann sein. Jedenfalls sehen Sie auf dem Foto ganz anders aus«, sagt Ball vergnügt. »Na, bereit für die beste Nachricht?« »Nur zu.« »Die stammt von einer Freundin, die im Büro von Troop F der Highway Patrol arbeitet. Das ist in Catchy bei Wichita. Früher habe ich sie mal gedatet, aber das ist lange her. Sie wusste, dass Sie mich engagiert haben, also hat sie mich gestern Abend angerufen und erzählt, Frank Gelbert hätte sich beurlauben lassen, es heißt, er will in den Ruhestand gehen.«